Boah, Alter, die Bullen auf X-Relapse sind so scheiße, Mann. Shut up. Wir können das nicht ändern, es ist X-Relapse. Wie jetzt Relapse, mein zweiter Relapse. Geht's Deathmatch rein und dann wieder raus. Plötzlich steht der Scheiß bei dir vor meinem Haus. Leider weiß ich jetzt nicht, wie ich weitermachen soll. Deshalb bände ich den Song ohne Merktraum. Doch da fällt mir noch was ein. Wegen der Beschwerde von Wood Kamal. Er beschwerte sich wegen einem Stein. Denn auf dieser ließ ihn allein.